Hey du, wie heißt du? Top. Und du? Sally Wack. Auch hinter dem Smaragd her? Genau. Du auch? Ja. Was willst du mit ihm machen, wenn du ihn hast? Zu kleinen Smaragden schneiden. Was willst du damit machen? Ich habe an solides Smaragdsessel gedacht. Für die Reichen. Gute Idee. Und du? Wie heißt du? White Boy. Auch hinter dem Smaragd her? Aber todsicher. Wie willst du hineinkommen? Springen. Oh, das macht aber einen ziemlichen Krach. Du meinst, es ist keine gute Idee? Na ja. Du da, wie heißt du? Tepto. Auch hinter dem Smaragd her? Goldrichtig. Und außerdem, ich habe einen Plan. Zeigst du ihn uns? Nein, das ist mein Plan. Ich okay, kann nicht okay. Meinen Plan. Wie heißt der Typ hinter dir? Ich heiße Sometimes. Bist du wegen des Smaragds hier, Sometimes? Ja, sicher. Weißt du, wie man rankommt? Tunnelieren. Ich habe ein paar Testbohrungen gemacht. Todsichere Sache. Wenn es überhaupt die richtige Stelle ist. Glaubst du, es ist vielleicht gar nicht die richtige Stelle? Die drei letzten Stellen, die waren falsch. Du willst mich wohl kleinkriegen? Warum sollte ich? Wie heißt der mit der Sonnenbrille? Ich heiße Bravo. Was sind das alles für Leute? Geschäftsleute. Was hältst du von der Situation, Bravo, ganz allgemein? Ich finde, es ist ziemlich voll hier. Das ist mein Kumpel, Wednesday. Wednesday, was du nicht sagst. Auch hinter dem Smaragd her nehme ich an. Wir dachten, wir probieren es. Zwei Köpfe sind besser als einer, habt ihr gedacht. Eben. Was macht ihr mit dem Smaragd, wenn ihr ihn habt? Facetten. Eine Facette um die andere. Schubidu, Schubidu, Schubidu, Schubidu, Schubidu. Sagen Sie mal, als Mitarbeiterin des Nachrichtendienstes, was macht man da? Naja, wir finden sozusagen heraus, was eine Nachricht ist. Dann gehen wir los und reden mit den Leuten, den Nachrichtenlieferanten, denjenigen, die die Nachricht gemacht haben. Wer das ist, wird von bestimmten Leuten festgestellt, die ziemlich weit oben stehen innerhalb ihrer Organisation. Den Chefs vom Dienst. Der Chef vom Dienst ist derjenige, der sagt, das ist eine Nachricht, das ist keine Nachricht, vielleicht ist das eine Nachricht. Verflucht, wenn ich bloß wüsste, ob das eine Nachricht ist oder nicht. Und dann zieht ihr los und redet mit den Leuten. Und die sagen euch, alles. Sie erzählen einem erstaunlich viel, wenn man sagt, man ist vom Nachrichtendienst. Auch wenn sie etwas zu verbergen haben. Irgendwelche Ticks oder sonst etwas. Oder ihre Frau umgebracht haben oder so. Sie erzählen trotzdem die verblüffendsten Sachen. Im Allgemeinen. Über sich. Was eine Nachricht wert ist. Ja. Und dann haben wir unsere Experten in den verschiedenen Bereichen. Sie wissen genau, wer gesprächig ist und wer dumm ist. Dann schreiben sie Artikel, in denen steht, wer was für eine Person ist, sodass sich der Leser informieren und orientieren kann über die Dinge. Oh, muss eine faszinierende Arbeit sein. Einer der üblichen Prachtjobs. Wahrscheinlich muss man eine sehr gute Ausbildung haben, um so einen Job zu kriegen. Eine sehr, sehr gute. Maschine schreiben und alles. Bewundernswert. Ja. Aber lassen Sie uns jetzt auf die Schwangerschaft zurückkommen. Sie sagen, die Schwangerschaft dauerte 7 Jahre? Ja. Als die Vermittlung geklappt hatte... Die Vermittlung war, behaupten Sie, außerirdisch? Das ist eine Tatsache. Manche Leute kapieren das nicht. Der Vater war... Er saß in dem Sessel, in dem Sie jetzt sitzen. Im roten Sessel. Er war nackt und trug eine Sturmhaube. Das war alles? Ja. Er saß nackt in diesem Sessel, hatte bloß eine Sturmhaube auf und verwickelte mich in ein Gespräch. Das Gesprächsthema war? Leidenschaft. Wie reagierten Sie? Ich war überrascht. Ich reagierte überrascht. Haben Sie sich für unwürdig erklärt? Mehrmals. Das rührte ihn nicht. Naja, ich kann mir nicht helfen. Das Ganze klingt ein wenig unwirklich. Also ich meine unwirklich, wenn Sie wissen, was ich meine. Oui, je sais. Was für eine Rolle haben Sie gespielt? Ich habe ganz klar mich selbst gespielt. Mad Moll. Was ist eine Sturmhaube? Ein Stahlhelm. Mit Helmbusch. Sie überdachten sein Angebot? Es hatte eher etwas von einem Befehl. Jetzt also zur Begattung. Er näherte sich ihrem weißen oder rosigen, noch unbefruchteten Leib mit seinem grässlich riesigen Glied. Es war eher spaßig. Verzeihen Sie, aber ich kann es kaum glauben, dass Sie, obwohl Sie ja auf Ihre eigene Weise recht schön sind mit der üppigen Figur und dem hübschen Gesicht, trotzdem der Bart am Kinn und dieses... Es ist schließlich nur ein kleiner Bart. Stimmt. Also haben Sie dieses Ereignis tatsächlich genossen? Verstehen Sie, ich würde nicht solche Fragen stellen, die zum Teil, das gebe ich zu, ins Persönliche gehen, wenn ich nicht als Pressemitarbeiter ordnungsgemäß ausgewiesen wäre, sozusagen das Recht der Öffentlichkeit auf Information wahren würde, auf alles, auch auf die nichtssagendste Kleinigkeit. Gut. Okay. Ich verstehe, dass es so ist. Genau genommen. Ich nehme an, dass das wahr ist. Genau genommen. Ich denke, ich könnte Ihnen sagen, Sie sollen abzischen, aber ich respektiere das Recht der Öffentlichkeit auf Information. Denke ich. Ein informiertes Publikum ist wohl eines der grundlegenden Bollwerke. Eben, aber natürlich würde ich, wäre ich nicht. Ich meine, in meiner beruflichen Eigenschaft, meiner Rolle als Profi. Ja, ja, ich weiß, was Sie meinen. Aber natürlich gibt es neben dieser Rolle auch mich als Person. Ich meine, als Frau wie Sie. Sie sind nicht wie ich. Gut, ich bin keine Hexe, das nicht. Sie dürfen mir nicht übel nehmen, dass ich auf diesem Punkt bestehe. Sie sind nicht wie ich. Ja, schön, ich widerspreche nicht. Ich will gar nicht darüber streiten. Schließlich habe nicht ich nach 7-jähriger Schwangerschaft einen riesen Smaragd hervorgebracht. Von 7035 Karat. Kann ich übrigens, könnte ich den Smaragd sehen? Nein. Jetzt nicht. Er schläft. Der Smaragd schläft? Ja. Zur Zeit. Er schläft. Er schläft? Ja. Hören Sie schlecht? Er schläft gerade. Er schläft wie jedes andere. Was meinen Sie damit, der Smaragd schläft? Das, was ich sage. Er ist eingeschlafen. Reden Sie mit ihm? Natürlich. Selbstverständlich rede ich mit ihm. Er gehört zu mir. Ich meine, ich habe ihn geboren. Ich schmuse mit ihm, ich putze ihn und ich rede mit ihm. Was ist daran so merkwürdig? Redet er mit Ihnen? Also, schließlich ist er erst einen Monat alt. Wie sollte er da reden? Hallo? Hallo? Hallo? Ja? Ist dort Matt Moll? Ja, hier ist Matt Moll. Und wer sind Sie? Haben Sie die Annonce aufgegeben nach jemandem, der vor der Tür steht und jeden niederschlägt, der reinzukommen versucht? Ja, genau. Wollen Sie sich um die Stelle bewerben? Ich denke schon. Was zahlen Sie? 200 die Woche plus Zulagen. Ganz gut. Aber sagen Sie, Gnädigste, wen soll ich denn zum Beispiel zusammenschlagen? Unterschiedliche Leute, ein paar davon kenne ich selbst noch nicht. Das heißt, ich habe eine Ahnung, aber nicht mehr. Sind Sie groß? 2,3 Meter. Gewicht? 249 Pfund. IQ? 146. Worin sind Sie besonders stark? Ich habe eine ziemlich harte Faust. Mhm. Kann ganz schön eins auf die Schnauze geben. Kann gut täuschen und mich auf jemanden werfen. Ich kann jemanden festnageln. Ich finde schnell die Ohren und habe ein Gefühl für Daumen und Kniescheiben. Mhm. Wo haben Sie trainiert? Überall rum. Hauptsächlich an der Uni. Wie heißen Sie? Soapbox. Das ist, verzeihen Sie, nicht gerade ein überzeugender Name. Soll ich ihn wechseln für Sie? Ich heiße anders an anderen Orten. Oh, nein, nein, ich möchte nicht, dass Sie ihn ändern. Es ist in Ordnung so. Es wird gehen. Okay. Habe ich den Job oder möchten Sie mich vorher sehen? Ich finde, Sie klingen gut, Soapbox. Sie können morgen anfangen. Wann? In der Früh? Begreifet ihr Söhne der Weisen, was dieser überaus kostbare Stein euch verkündet. Sieben Jahre, ach, Weh und Schmach. Die ersten zwei Jahre Schlaf und Traum. Traum unter vier Decken, schwarz und blau, braun und wiederum braun. Ich schlief und ich pisste. Wenn ich nicht träumte, dann pisste ich. Eine Fontäne war ich. Nach dem ersten Jahr wusste ich, etwas Außergewöhnliches war im Gange. Aber ich wusste nicht, was. Ich dachte, monströs. Wie ein toller Hund geiferte ich. Vier Viertel täglich oder mehr. Wenn ich nicht pisste, speichelte ich. Elchfleisch zerkaute ich. Da, da, da, da, da. Elchfleisch mit Nachtschattenfrüchten. Und ich umflatterte neue Männer. Edelmann, Bettelmann, Bauer, Soldat. Besonders aber den Bauer, ein gewisser Shatterhand. Er war ein Hübscher. Ich verschlang Mengen von Leber und Eisen, Schiffsbodenrost und an jedem Tag der 17. Phase blutete ich aus der Nase. Stimmungsschwankungen natürlich. Holla, he. Fallweise Scheinwehen im 6. und 7. Jahr. Ich betastete den Unterleib, fühlte Kanten und dachte, Kanten? Wieso? Dann der Beginn der Geburt in einer kalten Februarnacht. Um 6.66 Uhr am Abend, das heißt kurz nach 7, schickten sie mir eine Miss Lieb zur Entbindung. Eine von uns, aber nicht die berühmte. Da, da, da, da, da. Sie gab mir weitende Tropfen und etwas Schwanenschweiß, was mir half. Sie zuckte nicht mit der Wimper, als der Smaragd sich zeigte, sondern gab ihm einen Klaps und ein, zwei Küsse und legte ihn in meine Arme und fuhr in einer Kutsche davon, die ein goldenes Schwein zog. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. In the still of the night, once again I hold you tight. Though you're gone, your love lives on when moonlight begins. And as long as my heart will be, lover will always be. Der Master hat den Fuß. Ja. Der Fuß bedroht sie. So ist es. Er ist ein Magier und wenn er umgeht, begleitet ihn ein schwarzer Bluthund. Talbot, ja. Man sagt, er sei mit Menschenmilch großgezogen. Können Sie mir ein bisschen mehr über den Fuß sagen? Wem gehört er? Mönchen. Ein paar Mönchen. In einem Kloster in Meran. Oder bei Meran. Das liegt in Italien. Denen gehört der Fuß. Wie kam Vendermaster an ihn? Er hat ihn gestohlen. Wissen Sie zufällig, was für ein Orden das ist? Warten Sie, vielleicht fällt es mir wieder ein. Karthäuser. Buchstabieren Sie mir das bitte. K-A-R-T-E-U-S-E-R, glaube ich. Danke. Wie kam Vendermaster in das Kloster hinein? Oh, Sie machen Exerzitien dort, wissen Sie, für christliche Laienhelfer oder Leute, die einfach mal ins Kloster wollen, über ihre Sünden nachdenken oder sich erbauen wollen, eine Woche oder ein paar Tage lang. Können Sie den Fuß beschreiben, äußerlich? Der eigentliche Fuß ist eingelassen in Silber. Er hat etwa die Größe eines Fußes, vielleicht ein bisschen größer. Genau über dem Knöchel ist er abgeschnitten. Die Partie um die Zehen ist ziemlich flach. Die Leute damals scheinen ganz flache Zehen gehabt zu haben. Das Ganze ist sehr schön. Der eigentliche Fuß steht auf diesem ziemlich erhabenen Sockel, dreistufig golden, kleine Klauen. Und Sie sind sicher, dass diese, Reliquie wirklich den Fuß Maria Magdalenas birgt? Den Fuß Maria Magdalenas, ja. Und er bedroht Sie damit? Das hat Geschichte. The Pusian Der Fuß wurde in der Geschichte immer gegen Hexen eingesetzt, um sie zu töten. Oder zu foltern. Er will den Smaragd. Meinen Smaragd, eben. Sie wollen das Geheimnis seiner Herkunft nicht preisgeben, wer der Vater war? Zum Teufel nochmal, es war der Mann im Mond, Deus Lunus. Der Mann im Mond, haha. Nein, ich meine den Mann im Mond. Den Mondmann. Man nennt ihn Deus Lunus, den Mondgott. Deus Lunus. Er selbst. Sie wollen mich also glauben machen? Ach, gute Frau, es kümmert mich einen Dreck, was Sie glauben. Sie haben mich gefragt, wer der Vater war. Ich habe es Ihnen gesagt. Es juckt mich nicht, ob Sie mir glauben oder nicht. Aber Sie haben mich doch gebeten, mich... In diesen Sessel zu setzen. In genau diesen Sessel. Den roten Sessel. Liebe Güte, ja, ist ja gut. Ich mache auch allzu viel aus der Sache. Sie können davon ausgehen, dass ich weiß, dass ich bloß ein ahnungsloser Medienmensch bin. Wenn Sie aber nur für 5 Minuten bedenken wollen... Ich respektiere Ihre, sagen wir, Überzeugtheit, aber dies alles ist doch zu einem Wahnglauben geworden. Der Mann im Mond, das ist Aberglauben. Schön. Schön, ich gebe zu, es klingt komisch, aber es ist so. Von wo sonst sollte ich einen Smaragd in dieser Größe her haben? 7035 Karat. Ich, eine arme Frau. 12 years old. Your elfish fingers kiss your Beethoven hair. Vielleicht ist es kein echter Smaragd. The awesome people share their underwear. Wenn es kein echter Smaragd ist, warum ist dann Vendermaster hinter mir her? Just a Bist du auch auf dem Weg, das große Welträtsel zu lösen? Nein, ich bin hinter den Smaragd her. Wie heißt du? Cold Cuts. Was ist das für ein Maschine? Ein Smaragdschneider. Wie funktioniert er? Mit Laserstrahl. Du bist auch hinter den Smaragd her? Bin ich, ja. Wie heißt du? Ich heiße Potem. Ist das eine Wünschelrute? Nein, es ist eine riesige Wunschgabel. Sieht aus wie eine Wünschelrute. Sie arbeitet wie ein Wünschelrut, ja, aber sie erfüllt doch Wünsche. Oh. Und wie heißt er? Er heißt Blöck. Kann er nicht selbst reden? Er ist taub und stumm. Auch hinter den Smaragd her? Ja, er kann ganz spezielle Dinge. Zum Beispiel? Er kann bestimmte Systeme knacken. Aha. Mit der berühmten Eiskaltmine? Wer ist der Typ hier? Keine Ahnung. Alles, was ich weiß, ist, dass er aus Antwerpen ist. Von der Smaragdbörse? Ah, nehme ich an. Was sind das für kleine Umschläge in seiner Hand? Geheime Angebote vielleicht. Ja, Sieh mal, Soapbox. Hier. Wie heißt du, Kleiner? Dietrich von Dietersdorf. Glaube ich nicht. Du glaubst nicht, dass mein Name ist? Ziemlich toller Name für so einen Miesling wie dich. Du beeindruckst mich nicht. Sieh mal. Was hast du? Silbertaler, mein Bester. Taler so groß wie Zwiebelschaden. Das ist Geld, oder? Genau. Was muss ich tun? Einschlafen. Auf meinem Posten hier vor der Tür einschlafen? Genau. Machst du das? Ich könnte schon, aber ob ich auch soll? Woher die Skrupel? Mein Gewissen. Mein Gewissen ist ständig am Kochen. Mensch, Mann, versuch klarzukommen damit. Machst du es? Mach ich's. Mach ich's nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nie genau, was du weißt und was nicht. Ich frage aus ehrlicher Verblüffung. Es war Deus Lunus, der Mondgott. Manche sagen, er sei der Mann im Mond. Quatsch! Das glaube ich nicht. Glaubst du, dass ich deine Mutter bin? Ja. Glaubst du, dass du ein Smaragd bist? Ich bin ein Smaragd. Früher war es Sitte, dass Frauen nicht mehr aus einem Glas tranken, in das der Mond geschienen hatte. Aus Angst, sie würden geschwängert. Bestimmt ist das ein Aberglaube. Oho, ich mag Aberglauben. Ich dachte, der Mond sei weiblich. Sei nicht so kulturfixiert. In manchen Kulturen und zu manchen Zeiten war er weiblich und in anderen nicht. Was war das für ein Gefühl, diese Erfahrung? Das ist nicht gerade ein Thema, über das man mit einem Kind diskutiert. Also bitte, bitte, bitte, werd nicht komisch. Naja, es war nicht so schlecht, gar nicht so schlecht. Ich hatte 3 Stunden lang einen Orgasmus. Meiner Ansicht nach ist das nicht das Schlechteste. Was ist ein Orgasmus? Das schießt dir durch das Nervensystem und schüttelt dich durch. Grrr, grrr, lauter kleine elektrische Stöße. Grrr, grrr. Lehre mich, meine Mutter. Lehre mich etwas aus deiner grauen Welt zu begreifen. Was soll ich dich lehren? Die fremden, erbärmlichen Sprüche. Die meisten bringen nicht einmal Glanz auf die Schuhe. Lehre mich einen. Brenn's im Wasser, wasch's im Feuer. Das, was deinem Herzen teuer. Was bewirkt er? Er frittiert. Alles, was du frittiert haben willst. Ist das alles? Na ja. Jetzt hab ich dich aus dem Gleichgewicht mitgebracht. Nein, nein, nein, nein. Ich bin wertvoll. Ich bin etwas, das einen Wert hat. Ganz jenseits meiner Personalität, wenn ich so sagen darf. Du bist etwas, das Wert hat. Eine ganz andere Art von Wert, als ich es schätze. Wie hoch ist mein Wert? So viel wie ein Drittel des Meeres, würde ich sagen. Ist das viel? Nicht zu unterschätzen. Man will mich zerschneiden und meine Splitter in Ringe und Armreifen einsetzen. Ja, das muss ich leider zugeben. Vendermaster ist keiner von dieser Sorte. Vendermaster ist seine eigene Sorte. Das ist noch gefährlicher. Ja. Was willst du tun? Mir Geld beschaffen. Was sonst auch im Gange sein mag, das macht mir immer Vergnügen. Und nun Molls Reise. Molls Ausflug mit dem geräderten Einkaufskarren nach draußen in die Gefahr. Was will dieser Trottel hier? Stippt sich an den Hut, verbeugt sich tief, vertritt sich die Beine. Naja, er tut höflich. Und dafür, dass er monatelang von Höflichkeit nichts hörte und sah, bringt er sie jetzt recht gut. Kurz muss ich grinsen. Hau ab da, du Spießer. Dieser schwärmerische Sommertag, Sirenen durchschrillt. Hier ein Idiot, da ein Idiot. Der dort warf ein Auge auf mich und verfolgte mich mit seinen Blicken. Wie es heißt im Lied von Mad Moll. Und der da presst seine Backe gegen die Kaufhauswand. Und der wühlt in den Mülltonnen rum. Und der Taschendieb dort. Und der mit der Augenklappe da. Und den Händen. Du Bastard, ich werde dich... Hey. Gnädige, komm rüber zu mir. Zisch ab, Freundchen. Ich bin für den King unterwegs und hab keine Zeit für Kleinkram. Willst nicht noch eine Sekunde warten und schauen, was ich hier Schönes hab? Was hast du denn Schönes? Oh, etwas ganz Seltenes, etwas Wunderschönes. Da geht dir die Muffe. Alles wird deine Frau dafür geben, um so etwas zu singen. Na schön, okay. Aber was ist es? Das kann ich nicht sagen. Ich muss es dir zeigen. Komm, stell dich hier in den dunklen Flureingang. Aber niemand, ich stell mich doch in keinen Flur. Nicht mit dir. Was glaubst du denn, was ich bin? Schwachsinnig? Ich glaube, dass du eine sehr schöne Frau bist. Es verleiht dir ein gewisses... Ach, halt die Luft an und zeig mir, was du hast. Und zwar hier, wo ich stehe. Oder ich gehe. Nein. Es ist zu kostbar und selten fürs volle Tageslicht. Wir brauchen ein wenig Schatten. Es ist zu... Wenn sich herausstellt, dass das ein hundsgewöhnlicher... Nein, nein, nein, nein, nein, keineswegs. Du glaubst, du denkst, ich wäre einer von diesen... Wie nennt man diese Typen, die... Dein Geschwätz lässt das sehr stark vermuten. Und wie heißt du? Moll. Mad Moll. Manchmal Moll the Poor Girl. Ein wunderbarer Name. Nach deiner Mutter? Oder einer Lieblingstante? Ah! Oh! Ah! Oh! Dem habe ich eins in die Eier gegeben. Mein Gott, diese Widerlinge. Was will man da machen? Mir jetzt Edelsteinpolitur. Ich werde meinen Smaragd verdammt nochmal so zum Glänzen bringen, dass du verdammt nochmal blind wirst davon. Ich werde erst einmal an der Straße sitzen und Fratzen verkaufen. Aus diesem Korb voller dreckiger Fratzen. Kauft eine dreckige Fratze! Klatscht sie eurer Frau ins Gesicht! Kauft eine dreckige Fratze! Das verwirrt euer Leben! Hey, Fräulein! Sie, was ist denn das? Sieht aus wie Gesichter. Es sind Gesichter. Fräulein, es ist doch nicht Fastnacht. Okay, Kleiner, zieh ab. Du willst kein Gesicht kaufen, also zieh ab. Aber das sind ja wirklich Gesichter, Fräulein. Mein Gott, ich meine, das sind echte Gesichter. 14,95, Kleiner. Hast du überhaupt Geld? Ja, nicht mal anfassen wollte ich eins. Es sieht aus, als stammen sie von Toten. Und wenn ich dir sage, sie sind aus Plastik, geht es dann besser? Mein Gott, hoffentlich sind sie nicht. Okay, sie sind aus Plastik. Großer Gott, was ist das? Wendelmastel hat den Fuß eingesetzt. Mein Gott, guck dir das Loch an. Schrecklich und riesig. Na was, um Gottes Willen? Wendelmastel hat den Fuß eingesetzt. Das war der Fuß? Das glaub ich nicht. Das glaubst du nicht? Wie heißt du? Koddel. Hundertprozentig glaub ich das Aber nicht. Aber du hast es ja direkt vor deinen Augen. Molls Haus und das Loch. Glaubst du, dass Moll und den Smaragd verletzt sind? Das Haus sieht im Großen und Ganzen gut aus. Zwar schwarz vor Rauch, aber nicht zerstört. Was ist mit Soapbox passiert? Meinst du den Soapbox, der vor dem Haus stand und sich auf jeden Hurensohn stürzen sollte, der... Hell je, Soapbox ist nirgends. Im Loch ist er nicht. Lass mich nachsehen, lass mich nachsehen. Nein, im Loch ist er nicht. Was sagst du, wie heißt Koddel. Du noch? Nee, er ist nicht im Loch. Da ist keine Spur von ihm. Der treue, anständige Soapbox. Das Ganze ist entsetzlich. Eine Demonstration der schrecklichen Macht dieses Fußes. Mich schüttelt das Legelecht voll Entsetzen. Almel so Box. Und so edel. Mr. Vandermaster? Gnädigste. Nehmen Sie Platz. Vielen Dank. Den roten Sessel. Besten Dank. Etwas anbieten? Doch. Ja, ich nehme einen Schluck. Scotch, nehme ich an. Ja, Scotch. Und ich werde mich wohl anschließen. Diese Woche hat mich nämlich ziemlich mitgenommen. Aufräumen und sauber machen, kann ich mir denken. Genau. Aufräumen und sauber machen. Ja, und noch dazu war so eine Medienperson da. Wie langweilig. Ja, es war extrem langweilig. Wie sie auf der Besonderheit ihres Berufs bestand, war recht bemerkenswert. Sie wollte etwas über den Smaragd wissen, nehme ich an. Sie war wahnsinnig neugierig auf den Smaragd. Unglaublich. Ja, unglaublich. Aber das gehört vielleicht zum Beruf. Sagt man. Hat sie ihn gesehen? Nein, er schlief. Und ich wollte nicht... Selbstverständlich. Wie kam diese Person dahinter, dass sie, so wie die Dinge nun einmal lagen, zum Gegenstand öffentlichen Interesses geworden waren? Indiskretion von Seiten der Hexen, nehme ich an. Manche Leute können nicht einmal die geringste Diskretion wahren. Ja, manchen Leuten fällt das wirklich verdammt schwer. Sie lassen ihrer Diskretion freien Lauf. Man könnte ein Exempel statuieren, indem man Gerüchte verbreitet. Überall und alles Mögliche verbreiten. Eben. Könnten wir nun, wenn Sie erlauben, zur Sache kommen? Wenn es sein muss. Ich habe den Fuß. Richtig. Sie haben den Smaragd. Korrekt. Der Fuß hat gewisse Eigenschaften, an denen Hexen besonders interessiert sind. Man hat mir davon berichtet. Es bereitet mir Unbehagen, geradezu Schmerzen im Kopf, wenn ich jemandem die Pistole auf die Brust setzen muss. Das muss schrecklich für Sie sein. Schrecklich. Dabei fällt mir ein, wo ist Soapbox, mein... Der Schlägertyp vor Ihrer Tür? Soapbox, ja. Vermutlich geht er eben jetzt wieder ein in die Grundmaterie unseres Universums. Muss eine spannende Erfahrung sein. Gut, das zu wissen. Immerhin, ich will für den Smaragd nur das Beste. Was ist das Beste? Wie Sie wissen, gibt es auf diesem Gebiet Leute mit weniger Skrupeln. Schwindler. In jeder Hinsicht. Und Sie? Was haben Sie vor? Ich dachte an Smaragdstaub. Smaragdstaub mit Soda, Smaragdstaub mit Tomatensaft, Smaragdstaub mit einem Schuss Magenbitter, Smaragdstaub mit Ovomaltine. Wie bitte? Ich möchte zweimal leben. Zweimal? Ich möchte als Ergänzung zu meinem jetzigen Leben noch ein anderes Leben in der Zukunft haben. Ein zweites Leben? Zusätzlich zu Ihrem jetzigen? Ich war sehr arm als Kind. Arm war ich. Und alles war Talmi. Und Sie haben die Formel entdeckt? Ja. Den Geheimnissen der Alchemie entlockt. Ja. Man braucht einen ganz bestimmten Anteil an Smaragd. Gestoßenen Smaragd. Huch! Ein Karat pro Tag bringt 7035 Tage. Was für ein Zufall! Und durchaus nicht. Es geht nur mit diesem Smaragd. Einem Mondsmaragden. Geboren von einer menschlichen Hexe. Nein. Brühe habe ich mir auch überlegt. Smaragdstaub und Bouillon mit etwas Tabasco. Nein. Nein? Nein. Meine Mutter ist 81. Ich ging zu meiner Mutter und sagte, Mutter, ich will jemanden lieben. Und was hat sie gesagt? Ich auch, hat sie gesagt. Yeah. Schubidu, Schubidu, Schubidu, Schubidu, Schubidu. Ich bin zurückgekommen, weil ich wissen wollte, ob Sie es jetzt zugeben, die ganze Fälschung. Schubidu, er spricht jetzt. Er spricht. Er was? Wunderschöne, vollständige Sätze, Maximen und Wahrheiten. Ich will nichts davon wissen. Ich will unbedingt... Das kostet Sie aber etwas, mein Kind. $60. $60? Wofür? Für das Interview. Das ist Checkheft-Journalismus. Aber sicher. Das ist gegen die Ehre und gegen alle Tradition unseres Berufs. Sie werden bezahlt, Ihr Chef wird bezahlt, die Aktionäre haben ihren Anteil und wir, die Materiallieferanten, warum sollen wir nicht bezahlt werden? Er spricht? Ganz bestimmt. Nehmen Sie einen Scheck? Liebste, ich bin eine Geschäftsfrau. Natürlich nehme ich Schecks. Sie sind wahrhaftig eine Hexe. Na, wie oft soll ich Ihnen das noch sagen? Arbeiten Sie mit Tricks oder so? Ich bin beratend tätig, könnte man sagen. Haben Sie Klienten? Leute, die regelmäßig kommen, auf regulärer Basis? Ja, Leute, die Probleme haben. Was für Probleme zum Beispiel? Ganz einfache, zum Teil ehrlich. Dinge, bei denen man Fingerspitzengefühl, das Besondere... Frauendrachenkraut zum Beispiel braucht. Was ist Frauendrachenkraut? Schwarze Runkelrübe. Man nennt es das Gewürz für misshandelte Frauen. Die blau und grün unterlaufenden Male verschwinden davon. Misshandelte Frauen kommen zu? Jawohl. Und Frauendrachenkraut wirkt ganz unterschiedlich. Also, wenn Sie nur ganz wenig davon ins Essen Ihres Alten tun, wirkt er alles wieder aus. 7 Tage und Nächte lang. Es bringt ihn beinahe um. Darkly goes this house, heavy thighs of the nuts. Seeks the sandals, sure, of God's baby of the mother. Ich habe ein Problem. Was für eins? Der Chef vom Dienst. Unser King, wie wir im Betrieb sagen. Was ist mit ihm? Er reißt mir meine Unterlagen aus der Hand und wirft sie auf den Boden, wenn ihm die Geschichte nicht gefällt. Auf den Boden? Ich weiß, dass Ihnen das lächerlich vorkommt, aber mich kränkt es. Ich heule. Ich weiß, es wäre besser, nicht zu heulen, aber ich heule, wenn ich meine Unterlagen auf dem Fußboden liegen sehe. Jede einzelne Seite, alles sorgfältig abgetippt, jedes Wort richtig geschrieben. Ihr Kindsköpfe, habt ihr denn keine Gewerkschaft? Doch, aber er kümmert sich nicht darum. Ist das, dieser Leather? Oder? Ja, Mr. Leather, Chef von Gottes Gnaden. Okay, ich kümmere mich darum. Das macht doch einmal $60. Wollen Sie gleich bezahlen oder lieber eine Rechnung? Ich gebe Ihnen noch einen Scheck. Kann Vandermaster denn zweimal leben? Es gibt 2 Thesen. Eine allgemeine und eine spezielle. Ich nehme an, er setzt auf die zweite. Und dazu muss man eine ganz bestimmte Menge Smaragd einnehmen. Gestoßenen Smaragd. Können Sie sich denn selbst verteidigen? Ich habe ein paar Dinge im Sinn. Ein paar wenige Dinge. Kann ich den Smaragd jetzt einmal sehen? Sie können hier entlang, bitte. Danke, vielen herzlichen Dank. Wie eindrucksvoll das alles. Was ist das? Das ist der Daumen eines Diebes, 30-fach vergrößert, Bronze. Ich brauche ihn bei meiner Arbeit. Ist schon bemerkenswert, dass jemand an solches Zeug glaubt. Ich wollte sie nicht. Was kümmert das mich? Hier herein. Kleiner Smaragd, das ist Lilly. Lilly, das ist der Smaragd. Enchanté. Was sind Sie doch für eine hübsche junge Frau? Dieser Smaragd ist jung. sehr schön. Ich kann nicht glauben, was ich mit eigenen Augen sehe. Vielleicht ist das eine Berufskrankheit. Wendermaster will zweimal leben. Aber das ist doch oberfaul. Er war sehr arm als Kind. Und alles um ihn war bloß Talmi. Eine schreckliche Vermessenheit! Dreist und anmaßend! Er möchte jemanden lieben. Lieben! Womöglich einen anderen Menschen! Nicht auszudenken, dieser leicht. Den müssen wir uns vorknöpfen. Den Rinnstein werden wir mit seinem Haar aufwischen. Wie heißt du, Kleiner? Ich heiße Tri und ich koche vor Wut. Ich heiße Bump und ich bin am Platz. Ich finde, wir sollten die Klingen ziehen. Ich finde, wir sollten zu Pech und Schwefel greifen. Noch einmal leben von Anfang an. Ab Ovo. Dieser Plan trifft uns ins Mal. Wir reißen ihm das Fleisch von den Knochen. Aber auch seinem verdammten Hund. Hallo. Ist da Mad Moll? Ja, wer ist dran? Ich heiße Leather. Der Chef vom Dienst? Der King, genau. Ach, Mr. Leather, wie heißt Ihr Blatt eigentlich? Lilly hat, glaube ich, nie Welt. Ich habe alles darin zusammengefasst. Wenn die Welt bunt und abwechslungsreich ist, dann nur, weil ich bunt und abwechslungsreich bin. Wenn die Welt traurig und öde ist, dann nur, weil ich traurig und öde bin. Wenn die Welt nicht dein Freund ist, dann deshalb, weil ich nicht dein Freund bin. Und wenn ich nicht dein Freund bin, dann bin ich... Ich hab schon verstanden. Hören Sie, Moll. Ich bin unzufrieden mit dem, was Lilly mir geliefert hat. Sie liefert nichts Brauchbares. Ich habe beschlossen, die Sache selber in die Hand zu nehmen, ab jetzt. Hat sie zu wenig mitbekommen oder war sie nicht umfangreich genug? Bei uns muss Blut fließen, ob echt oder psychologisch. Und ihr geschwätziges Geschreibsel, egal. Ich habe sie nach Detroit geschickt. Nein, nicht nach Detroit. Sie wird Nachtaushilfe im Detroiter Büro werden. Sie steht hier, hat schon alles gepackt, sich Asche aufs Haupt gestreut und die Fahrkarte im Mund. Hm? Wieso denn im Mund? Weil sie die Hände braucht, um sich die Kleider in Stücke zu reißen. Also schön, Mr. Leather, schicken Sie sie wieder her. Hier gibt es schlechte Nachrichten. Sehr, sehr schlechte. Und zwar neue schlechte Nachrichten. Na, wunderbar. Eins. Zwei. Drei. Hexen können nur drei Tränen weinen. Ich muss an die Arbeit. Wo ist meine Bibel? Wo ist mein Leben? Ich mache jetzt einen kleinen Fan der Master und stopf ihn mit Heu. Mal sehen, was ich hier habe. Ich habe noch etwas Krötenschleim. Das müsste gehen. Ich habe Bilsenkraut und Wolfszahn, Schierlingswurz und Elbenreis und ein paar Blättchen Wintergrün. Ich habe Teile vom Friedhof, Salz und Koriander. Genügend Koriander, um ein Schiff zu versenken. Wohlschmeckender Koriander. Magisch, magischer Koriander. Ich werde diesem Hurensohn die Augen auskratzen. Ihn zur Schnecke machen beim Tee. Begreifet, o ihr Söhne der Weisheit, was dieser überaus kostbare Stein euch verkündet. Ich werde ihm ein Bett bereiten, wenn alles gut geht. Das weiß man nie genau, dummerweise. Und wo ist Papa? Jetzt noch ein Schuss Belladonna und etwas Fingerhut. So soll es sein. Es geschah also Folgendes. Sie stellten einen großen Lastwagen vor der Hintertür ab. Ja. Sie waren zu viert oder acht. Ja. Es war 2 oder 3 oder 4 am Morgen. Ich weiß nicht genau. Ja. Es waren große, riesige, behaarte Männer mit Knüppeln und Seilen und Decken. Wie Möbelpacker mit einem kleinen Karren und Stacheldrahtrollen. Hier ist eine Schlaufe aus Stacheldraht, die man leicht jemanden über den Kopf ziehen kann. Ja. Sie wickelten den Smaragden in die Decken und legten ihn auf den Karren und umwickelten ihn mit Seilen. Brachten ihn die Treppe runter, durch die Tür und in den Lastwagen. Haben Sie den Fuß eingesetzt? Nein, den Fuß haben Sie nicht eingesetzt. Sie hatten 4 Hexen dabei. Was für Hexen? Die Hexen Aldrin, Endrin, Lindan und Dildrin. Verflucht beschissene Hexen. Sie kennen sie? Nur vom Hörensagen. Und Wendermaster stand da und Wolken von 1,1,2,2 Tetrachloethylen stoben ihm aus der Nase. Das ist Gift? Und wie? Ich rannte herum und stieß gegen alles, versuchte mich an den Wänden festzuhalten, aber die Wände wichen weg vor mir. Und ich fiel gegen die Wände und versuchte mich festzuhalten. Diese anderen Hexen, haben die Ihnen was getan? Mich gegen die Rippen getreten, als ich am Boden lag. Mit vergifteten Schuhen. Ich kam wieder zu mir, ohne den Smaragden. Richtig. Ich denke, wir sollten hier die weitreichenden Möglichkeiten unserer Organisation ausschöpfen. Welt! Von Ozean zu Ozean. Ich werde alle Büros alarmieren. Wozu soll das gut sein? Ich werde sie scharf machen. Wenn eine freie Presse auf einen Fall angesetzt ist, dann kann nichts wirklich Schreckliches passieren. Aber schauen Sie sich doch das an. Was ist das? Eine echte silberne Laus. Sie haben sie zurückgelassen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Teufel selbst die Hände im Spiel hat. Eine freie Presse, Gnädigste. Fürchtet nicht einmal den Teufel persönlich. Wen kümmert es, was los ist im Kopf einer Hexe? Ein Mädelchen aufgespießt. Verwünschungen und Verfluchungen. Roter Faden mit dem Namen in Leichentücher gestickt. Werden Gezitter und Zähne geklappert. Und etwas dafür und etwas dagegen. Flitter und Glitter in Hülle und Fülle. Blendwerk fürs Auge. Und werde verflucht für das, was ich tue. Und werde verflucht für das, was ich nicht tue. Was hat sie da auf der Stirn? Sagte mein Vater. Es ist ein Mal, sagte meine Mutter. Ein schwarzes Mal, wie ein haariges Insekt. Ich werde es abschrubben mit Ajax. Und was hat sie da am Kinn? Sagte mein Vater. Das ist ein kleiner Bart, sagte meine Mutter. Ich reiße ihn aus mit der Pinzette. Und wie verzieht sie den Mund? Sagte mein Vater. Das muss eine Art Grinsen sein. Ich wische ihr mit der Handfläche aus dem Gesicht. Und sie hat da unten schon Haare, sagte mein Vater. Ist das normal? Ich werde sie rasieren, sagte meine Mutter. Kein Mensch wird das jemals erfahren. Und das hier? Sagte mein Vater hindeutend. Das hier? Sie sind genau das, was du siehst, sagte meine Mutter. Ich werde sie bandagieren mit diesem schönen, sauberen Tischtuch und sie wird im Nu so flach wie eine Spielkarte sein. Und wo ist ihr Bauchnabel? Sagte mein Vater und suchte mich ab. Ich sehe nirgendwo keinen. Der wird sich später entwickeln, sagte meine Mutter. Ich werde hier mit dem magischen Stift einen aufmalen. Dieses Kind ist wohl daneben, sagte mein Vater. Erinnere mich bitte noch einmal an die Umstände ihrer Zeugung. Es war eine schwarze und stürmische Nacht, sagte meine Mutter. Aber wen kümmert es, was los ist? Im Kopf einer Hexe, Kübel voll Unrat, Schwüre über den Nacken besprochen, Messer, Lack, Leute mit Narben und Schrammen und Erinnerungen an Gott, der mich in seiner Hand hielt und schützte, bis ich aus seinen Händen in die Welt gefallen war. Zweimal? Zweimal? Zweimal? Zweimal? Schubidu, Schubidu, Schubidu, du, du, du, du, du, du, du. Hey, Moll. Du, wer ist das? Ich bin es. Wer ich? Soapbox. Schubidu, Schubidu, Soapbox. Ich hab's. Du hast was? Den Fuß. Ich hab ihn hier bei mir. Ich dachte, dich hat es in die Luft gesprengt. Nö, ich habe mich lieber schmieren lassen, damit ich aus der Schusslinie war. Ich ging mit denen zu ihrem Hauptquartier oder ihrem Lager. Und als sie den Fuß wieder in den Kühlschrank gestellt haben, habe ich ihn mir geschnappt und bin damit abgehauen. Sie hatten ihn im Kühlschrank? Er braucht eine konstante Temperatur, sonst wird er unruhig. Er ist schnell in Flammen. Haben Sie gesagt. Wie geschmackvoll er aussieht. Dabei wiegt er eine Tonne. Sei vorsichtig, du könntest... Soapbox. Ich bin noch nicht ganz aus dem Spiel. Es kitzelt mich in den Fingern. Ja, er ist noch warm. Das habe ich gemerkt. Schau, was ich noch habe. Was ist das? Taler. Taler so groß wie Zwiebelringe. Prächtige 42 wert. Was willst du damit tun? Schubidu, Schubidu, Schubidu, Schubidu. Kind. Nichts zu essen außer Mehlschwitze. Nur Mehlschwitze, Mehlschwitze, Mehlschwitze. Ich war 15, als ich die erste Zwiebel sah. Über diese Dinge kann ich mich hier sehr vorsichtig äußern, weil ich etwas ganz Neues auf dieser Welt bin. Ein Spätankömmling in diesem ganzen Durcheinander. Aber seit ich in diesem Durcheinander bin, erscheint mir der Wunsch, es wieder zu verlassen, sehr verlockend. Mehlschwitze heute, Mehlschwitze gestern, Mehlschwitze morgen. Mancher hat sonst irgendwas die Mehlschwitze ersetzt. Ich muss mich unbedingt dafür entschädigen. Ich dachte, dass von Liebe die Rede war. Das Phantom Liebe ist mir diese 45 Jahre lang stets entglitten. Diese Lilly ist glaube ich, eine nette Person. Und noch dazu hübsch. Sehr hübsch. Schön. Ich habe sie kurz gesehen, als sie aus dem Haus kam. Sehr ansprechend. Ich mag besonders, wie sie besessen ist. Sie ist total besessen, völlig besessen von ihrer Arbeit. Da will ich nicht widersprechen. Bewundernswert. Eine freie Presse ist, wie ich meine, eine wesentliche Komponente. Sie ist zuverlässig. Es macht sicher viel Vergnügen, mit ihr zu reden, sie kennenzulernen, sie zu küssen und mit ihr zu schlafen und all dergleichen. Was sagst du da? Nun ja, das wäre doch dann sozusagen dein glanzvolles zweites Leben. Meinst du? Aber jetzt ist jetzt. Und jetzt liegt uns näher als da. Du hast einen wunderbar klaren Kopf. Wenn man bedenkt, dass du ein Steinbrocken bist. Für Ja sollst du einmal tapsen und zweimal für Nein. Hast du das verstanden? Tap. Du bist wahrhaftig der Fuß Maria Magdalenas? Tap. Wendermaster hat dich aus einem Kloster in Italien gestohlen? Tap. Einem Kartäuserkloster in Meran oder außerhalb Merans? Tap. Hast du es unbequem in dieser Reliquiarie? Tap, tap. Hast du in letzter Zeit irgendwelche Hexen getötet? Im letzten Jahr oder so? Tap, tap. Bist du moralisch gesehen neutral? Oder hast du ganz bestimmte Ansichten? Tap. Du hast bestimmte Ansichten? Tap. Wer hat in der Auseinandersetzung zwischen Moll und Wendermaster, deren Zeugen wir geworden sind, deiner Meinung nach Recht und Gerechtigkeit auf seiner Seite? Tap, tap, tap, tap. Bedeutet das Moll? Einmal Tap für jeden Buchstaben? Tap. Ist es warm da drin? Also, warst du gewissermaßen ein unfreiwilliger Partner bei Wendermasters Machenschaften? Tap. Und du hättest nichts dagegen, deine eindrucksvollen Kräfte möglicherweise für Moll einzusetzen? Tap. Weißt du, wo Wendermaster sich zurzeit aufhält? Tap, tap. Hast du eine Ahnung, was er als nächstes tun will? Tap, tap. Was denkst du über die Frauenbewegung? Tap, tap. Tap, tap, tap, tap, tap. Tap, tap. Tap. Tut mir leid, das habe ich nicht mitbekommen. Hast du eine Lieblingsfarbe? Tap, tap. Was erzählst du von der Schönheitschirurgie? Soll man Kindern erlauben, nach 10 Uhr abends fernzusehen? Was denkst du übers Altwerden? Ist die Nuklearenergie deiner Meinung nach eine ausbaufähige Alternative herkömmlichen Energiequellen gegenüber? Wie reagierst du auf Stress? Hast du Angst vorm Fliegen? Und hast du ein spezielles Chili-Rezept, das du den Leuten mitteilen möchtest? Das welterste Interview mit dem echten Fuß der Maria Magdalena und kein Chili-Rezept. Mrs. Vandermaster? Ja? Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Den roten Sessel. Oh, zu freundlich. Kann ich Ihnen etwas anbieten? Eistee oder einen kleinen Schluck Sanka? Ein Ghost Dance. Wäre nicht schlecht. Was ist ein Ghost Dance? Ein Teil Wodka auf einen Teil Tequila mit einer halben Zwiebel. Eine ganz gewöhnliche halbe Zwiebel. Ach, wissen Sie, wenn man 81 ist, wirft einen nicht so leicht um. Nach ein paar Gläschen davon werde ich munter. Ich denke, damit kann ich dienen. Nach ein paar Ghost Dances nehme ich überhaupt erst Notiz von meiner Umgebung. Mrs. Vandermaster, Sie sind sich doch sicher bewusst, dass Ihr missratener Sohn mit Unterstützung der verschiedensten Leute meinen Smaragd entführt hat. Meinen einzigen echten Smaragden. Möglich, dass ich davon gehört habe. Haben Sie nun oder haben Sie nicht? Natürlich passe ich nicht besonders auf den Jungen. Er ist schräg. Schräg? Ja, er und sein Hund. Er geht in eine Ecke und spricht auf den Hund ein. Dabei sieht er über die Schulter zu mir, ob ich zuhöre, als ob mich das interessiert. Und der Hund? Hört nur zu. Und zwar aufmerksam. Das ist Talbot. Ja. Also, ich meine nicht so, wie man gelegentlich zu seinem Hund Platz sagt oder so ähnlich. Oder Hund, hol dir den Ball oder so. Viel mehr vertraut, dass ich ganz dem Hund an. Schräg. Ach, Sache. Sie wissen von Vandermasters Profession? Ja, er ist ein Magier und das finde ich ein bisschen schräg. Könnten oder wollten Sie mir dabei helfen, mein Kind zurückzubekommen, meinen süßen Smaragden? Aber ich habe gar nicht so viel zu sagen. Nein? Ich weiß viel zu wenig, was er treibt. Er kommt und geht. Ich verstehe. Es ist einfach so. Er ist schräg. Das sagten Sie mir bereits. Will zweimal leben. Ich weiß. Ich finde, dass das eine Sünde ist. Eine Schande. Finden Sie? Und Ihr armes Kind. Ja. Ein Skandal. Verdammt. Ja, ja. Wenn ich Sie wäre, würde ich Ihnen die Augen auskratzen. Der Gedanke hat was für sich. Seine Augen wie Zwiebeln. Es war, als hätte der Himmel die Erde stillgeküsst. Das ist Tarbot. Wo hast du ihn gefunden? An der Türschwelle. Er saß da, im Mondlicht. Im Mondlicht? Er war umflossen von Mondenschein. Glaubst du, das hat etwas zu bedeuten? Jedenfalls glaube ich nicht, dass es Zufall ist. Ich muss dir noch etwas sagen. Was? Ich habe ein Bier aus dem Kühlschrank geholt. Ja, und? Der Fuß ging um. Und es war, als hätte die Erde den Himmel still geküsst. Tod, das Herz zertreten mit dem Fuß. Das ist unglaublich. Ein schwerer Fußabdruck genau über dem Brustbein. Das ist abscheulich! Schrecklich! Nachdem Lilly ihn abgewiesen hatte, ging er mit einem Hammer auf den Smaragd los. Wurde der Smaragd verletzt? Angebröckelt? Der Fuß war gerade noch rechtzeitig zur Stelle. Und Moll! Sie klebt die abgebrochenen Teile mit Geronnenem wieder an. Mit was für Geronnenem? Geronnenem Blut. Und wer hat Anspruch auf die Leiche? Es erschienen drei Teufel. Lilly interviewt sie gerade. Freie Presse fürchtet 1000 Teufel nicht. Es sind nur drei. Wie sehen sie aus? Wie Leather. Der Boss. Und Ihr Fuß? Sopox bringt ihn zurück nach Italien. Er hat einen Sicherheitsdienst gegründet. Cywalk und Wild Boy. Wie heißt du eigentlich? Tepcho und Sometimes hat er angestellt. Ich heiße ich Nax. Bin Pebble. Und der Hund? Der Hund wird auch für Sopox arbeiten. Das ist seltsam. Dieser Hund an Molds Türschwelle. Wie ist diesen Weg? Bin ich ganz sicher. Deus Lunus lässt einen Freund nicht im Stich. Wie wär's mit einem Schluck? Aber immer. Was sollen wir trinken? Darauf, dass wir nur einmal leben. Hurra! Aufs Hier und Jetzt. No. Ich weiß wenig über Diamanten. Ist ein Diamant besser als ein Smaragd? Das ist wie Äpfel und Orangen, würde ich sagen. Hättest du lieber einen Diamanten gehabt? Nie. Hart wie ein Diamant. Diesen Ausdruck habe ich irgendwo gehört. Diamanten sind ein wenig gewöhnlich, dezent und ruhig, sicher, sicher, aber grau. Du kannst mir kattig geschliffene Brillanten, rundgeschliffene Saphire, Jaspis, Feuerstein, funkelnde Opale, Onyx und Granat, den schimmernden Turmalin, alle Edelsteine aller Maharajas bieten. Der Smaragd ist von allen der Beste. Aber was bedeutet der Smaragd? Abgesehen von allem, meine ich, können Sie das sagen? Ich habe ein paar Ideen. Sie können das glauben oder auch nicht. Vertrauen Sie mir. Er bedeutet erstens, dass die Götter noch nicht fertig sind mit uns, diese abgemeldeten Götter, von denen keiner mehr redet. Die Götter noch nicht fertig sind mit uns. Die Götter kehren noch mit uns und greifen auf diese oder jene Weise ein. Sie schlafen nicht und sind nicht tot, wie manche Idioten das immer wieder behaupten. Verkehren immer noch. Nicht tot. Wie in früheren Zeiten ein Dämon in eine Nonne fahren konnte, wenn sie ein bestimmtes Kraut aß, so kann selbst in unserer Zeit mit einer simplen Briefmarke alles seinen Lauf nehmen. Alles seinen Lauf nehmen. Zweitens, die Welt kann froh sein darüber, dass sich selbst bei den langweiligen Spießern noch Wünsche regen, wenn solch ein Gerücht über einen Smaragden auftaucht. Wunsch oder Neid? Ich will die Wünsche nicht nach ihrer Qualität unterscheiden. Dafür gibt es Spezialisten. Wer aber überhaupt nichts mehr wünscht oder begehrt, ist nichts wert. Und keine Minute wollte ich mit so einem verbringen. Positive Haltung wünschen gegenüber. Ich weiß nicht, worauf dieser Stein verweist. Ob auf Gutes oder auf Schlechtes oder bloß auf einen dazwischen. Aber in jedem Fall hat er sie bewahrt vor dem krankhaft Immergleichen. Und eine kleine Gabe in den Hut auf dem Tisch unten am Eingang wäre nicht übel. Wir kämpfen weiter um unsere Existenz. Wir kämpfen weiter um unsere Existenz und genießen die Süße des Hier und Jetzt. Wir brachten Der Smaragd, ein Hörspiel von Donald Barthelm. Übersetzung Friederike Roth. Regie Heinz von Kramer. Es sprachen Mad Moll, Ingrid van Bergen. Der Smaragd, Norbert Beilhardt. Lilly, Donata Höffer. Thundermaster, Heinz Meyer. Soapbox, Michael Thomas. Mrs. Thundermaster, Rosemarie Gerstenberg. Der Fuß, Berthold Tötzke. In diversen Gangsterrollen, Charles Wirtz. Produktion, Süddeutscher Rundfunk 1985.